Es hatte wohl niemand erwartet, dass der israelische Regierungschef Sharon nach der Rede von Präsident Bush, der Aufforderung zum Rückzug aus den besetzten palästinensischen Städten, sofort nachkommen würde. Aber man kann wohl davon ausgehen, dass die Uhr für die israelischen Militäroperationen tickt, auch wenn die Armee heute noch eine weitere Stadt im Westjordanland besetzte. Andererseits wurde der Belagerungsring um das Hauptquartier von Yasser Arafat in Ramallah zumindest für den amerikanischen Unterhändler Zinni geöffnet. Ein weiterer diplomatischer Fingerzeig vor dem Besuch von US-Außenminister Paul in der kommenden Woche. Mit einem Blick zurück und auf das Geschehen heute, der Bericht von Bettina Marx aus Tel Aviv. Tote in Nablus, Jenin und Bethlehem, Verletzte in Tulkarem, Kalkilia und Hebron, weltweite Proteste gegen Israel, antisemitische Attacken in Europa, Spannungen im gesamten Nahen Osten. Das ist die Bilanz eine Woche nach dem Beginn der Operation Schutzwall. Auch an diesem achten Tag gab es wieder heftige Kämpfe zwischen israelischen Truppen und bewaffneten Palästinensern. In Jenin durchkämpften die Soldaten das Flüchtlingslager gleichen Namens. Es soll der Ursprungsort vieler Selbstmordattentäter sein. In Nablus umstellten sie die Kasbah, in die sich bewaffnete Kämpfer zurückgezogen haben. Auch in Kalkilia und Tulkarem kam es zu Gefechten. In Hebron wurden nach palästinensischen Angaben 5 Menschen verletzt, als Raketen aus Kampfhubschraubern abgefeuert wurden. Im Dorf Tubas wurden 2 Jugendliche getötet, als ihr Haus mit Raketen beschossen wurde. Und in Bethlehem wurden die Leichen von 8 Palästinensern gefunden, die Spuren schwerer Misshandlungen aufwiesen. Möglicherweise handelt es sich bei ihnen um die Opfer palästinensischer Lynchjustiz. Auch in anderen palästinensischen Orten sind in der Vergangenheit mehrfach mutmaßliche und erwiesene Kollaborateure ermordet worden. Die palästinensische Behörde hatte die nachrichtendienstliche Zusammenarbeit mit Israel unter Todesstrafe gestellt. Im Bemühen, dem Blutvergießen ein Ende zu setzen, traf am Freitagnachmittag der amerikanische Unterhändler Anthony Zinni mit Palästinenserpräsident Yasser Arafat in Ramallah zusammen. Es war das erste Mal, dass Arafat in seinem von israelischen Truppen belagerten und teilweise zerstörten Hauptquartier mit israelischer Erlaubnis ausländischen Besuch empfangen durfte. Ministerpräsident Ariel Sharon hatte es Zinni nach der Rede Bushs zum Nahen Osten gestern gestattet. Weitere hochrangige Palästinenservertreter durften den amerikanischen Unterhändler dabei jedoch nicht begleiten. Anderthalb Stunden sprachen die beiden Männer miteinander über Möglichkeiten, einen Waffenstillstand zu erreichen. Israel hatte Zinni außerdem beauftragt, von Arafat die Auslieferung mehrerer gesuchter Personen zu fordern, die sich in seinem Hauptquartier befinden sollen. Sollte Arafat der Aufforderung nicht nachkommen, werde man selbst dafür sorgen, dass die Männer verhaftet werden könnten, hieß es drohend in Jerusalem. Wenig zimperlich zeigte sich die israelische Armee auch, als ausländische Journalisten am Hauptquartier Arafats auftauchten, um über das Gespräch Zinnis und Arafats zu berichten. Sie wurden von den israelischen Soldaten mit Tränengasgranaten beschossen. In Israel ist inzwischen eine Debatte darüber entbrannt, wie man mit dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit umgehen sollte. Auf Anordnung von Verteidigungsminister Benjamin Ben-Eliezer wurden die Kampfgebiete für Reporter gesperrt. Der frühere Armeesprecher und jetzige Vorsitzende des öffentlich-rechtlichen Rundfunkrates, Nachman Shai, sprach sich im Radio gegen diese Maßnahme aus. Ich als Israeli, der an unsere Armee und an die Gerechtigkeit dieses Krieges glaubt, bin überzeugt davon, dass wir uns vor Berichterstattung nicht zu fürchten brauchen. Wir haben nichts zu verlieren und nichts zu verbergen. In Bethlehem wird das Fehlen unabhängiger Berichterstatter besonders deutlich. Noch immer ist nämlich völlig unklar, was sich wirklich in und um die Geburtskirche abspielt. Seit 4 Tagen halten sich in der Basilika rund 200 bewaffnete Kämpfer sowie mehrere Mönche und Nonnen verschanzt. Die Milizen weigern sich, die Waffen niederzulegen und sich der israelischen Armee zu ergeben. Nach israelischen Angaben haben sie die Ordensleute als Geiseln genommen. Die israelische Armee hatte durch einen Unterhändler zugesagt, dass man die Kämpfer bei der Aufgabe respektvoll behandeln und angemessen versorgen werde. Soweit der Bericht von Bettina Marx. Ebenso eindeutig wie die Aufforderung des amerikanischen Präsidenten an Israels Regierungschef Sharon fiel die Kritik an Yasser Arafat aus. Er habe sich die gegenwärtige Lage zum großen Teil selber zuzuschreiben. Was immer sonst noch die klaren Worte von Präsident Bush an die Adresse Sharons ausgelöst haben mag, strategische Überlegungen mit Blick auf befreundete arabische Länder waren sicher mit im Spiel. Schließlich war nicht nur auf den Straßen von Amman oder Kairo Protest zu vernehmen, in Bahrain gab es heute Krawalle. Wie also würden die Regierungen auf den amerikanischen Vorstoß reagieren? Birgit Kaspar fasst die Stellungnahmen zusammen. Jordanien begrüßte den Aufruf an Israel, sich aus den Palästinensergebieten zurückzuziehen und den Siedlungsbau zu stoppen. Der jordanische Premierminister Abu Rareb fügte hinzu, das direkte Eingreifen der Amerikaner sei eine positive Entwicklung. Der libanesische Premier Hariri zeigte sich hingegen skeptisch. Die Forderung nach einem israelischen Rückzug entspreche zwar der arabischen Position, er bezweifle jedoch, dass Israel auf solche Mäßigungsappelle eingehen werde. Ich denke, wir werden bald eine israelische Absage hören, so Hariri. Er warnte die Regierung in Washington, sie werde das wahre Gesicht der israelischen Führung erkennen, wenn US-Außenminister Powell nächste Woche in die Region komme. Der irakische Vizepräsident Ramadan, der sich zu Gesprächen in Beirut aufhielt, erklärte, die amerikanischen Bemühungen seien nur der Versuch, Zeit zu gewinnen, angesichts der wachsenden Verärgerung und großer anti-israelischer sowie anti-amerikanischer Demonstrationen in der arabischen Welt. Einem Bericht der israelischen Tageszeitung Haaretz zufolge war dies offenbar tatsächlich das Anliegen des israelischen Premier Sharon, der sich darüber zufrieden gezeigt haben soll, dass Washington seine Rückzugsforderung nicht mit einem konkreten Zeitpunkt verband. US-Außenminister Powell soll Sharon vor Bushs Rede von den zentralen Punkten informiert haben. Sharon soll ihn, falls der Bericht zutreffend ist, um ein wenig Zeit gebeten haben, damit die israelische Armee die Ziele ihrer Offensive erreichen könne, nämlich die palästinensische Terrorinfrastruktur auszuradieren. Tausende Demonstranten in dem kleinen Golfstaat Bahrain haben die US-Botschaft in der Hauptstadt Manama mit Molotow-Cocktails und Steinen beworfen. Augenzeugenberichten zufolge stieg schwarzer Rauch vom Botschaftsgelände auf, nachdem dort mehrere Benzinbomben gelandet waren. Es war zunächst nicht klar, ob eines der Gebäude Feuer gefangen hatte. Den Angaben zufolge versuchten hunderte bahrainischer Sicherheitskräfte, die pro-palästinensischen Demonstranten mit Tränengas und Warnschüssen auseinanderzutreiben. Schätzungen zufolge waren bei der größten politischen Kundgebung in jüngster Zeit nahezu 20.000 Demonstranten zusammengekommen, um gegen die amerikanische Unterstützung des gewaltsamen israelischen Vorgehens in den Palästinensergebieten zu protestieren. Bahrain ist ein enger US-Verbündeter und Stützpunkt der 5. US-Flotte. Auch in Jordanien kam es wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Tausenden pro-palästinensischer Demonstranten. Augenzeugen berichteten, rund 3000 Protestler hätten nach dem Freitagsgebet versucht, die israelische Botschaft in Amman zu stürmen. Spezialeinheiten hatten sich aber schon seit den frühen Morgenstunden in großer Zahl in der Nähe der Vertretung postiert. Sie trieben die Demonstranten mit Tränengas und Schlagstöcken auseinander. Ambulanzen seien gerufen worden, einige Demonstranten seien festgenommen worden. Auch in palästinensischen Flüchtlingslagern in Jordanien sowie im Norden des Haschimitenreiches gingen mehrere tausend Menschen auf die Straße. Birgit Kaspar aus Amman. Dass Reisediplomatie in der gegenwärtigen Situation von der israelischen Seite nur bedingt erwünscht ist, haben beispielsweise die Emissäre der EU erfahren müssen. Die Vorbehalte könnten auch Überlegungen der UNO-Menschenrechtskommissarin Robinson beeinträchtigen, so schnell wie möglich die Region zu besuchen, um beispielsweise zu prüfen, welche Möglichkeiten derzeit für die Arbeit humanitärer Organisationen in den Palästinensergebieten bestehen. Ein Aspekt heute bei der Sitzung der Menschenrechtskommission in Genf. Von dort Rudolf Geisler. In einem Resolutionsentwurf, den vorwiegend arabische Staaten präsentierten, wird Israel in scharfer Form der Menschenrechtsverletzungen beschuldigt. Doch nach Meinung westlicher Diplomaten ist der Text nicht akzeptabel, wenn er wie bisher die palästinensischen Selbstmordattentate mit keinem Wort erwähnt. Die große Mehrheit der UNO-Kommission scheint dagegen den Vorschlag zu unterstützen, die Hochkommissarin für Menschenrechte Robinson mit einer Beobachtermission in die besetzten Gebiete zu schicken, um binnen einer Woche die Lage zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten. Eine Entscheidung über diese Mission steht aber noch aus. Robinson selber hatte sich am vergangenen Dienstag dafür eingesetzt, zur Abschreckung gegen Menschenrechtsverletzungen, wie sie sagte, Beobachter der Vereinten Nationen in die besetzten Gebiete zu entsenden. In einem kurzen Statement zu Beginn der heutigen Sondersitzung sagte die Hochkommissarin, sie sei bereit, die Beobachtergruppe anzuführen. Allerdings müsse auch klar sein, dass die Gruppe vor Ort wirklich arbeitsfähig sei. The parameters Die notwendigen Voraussetzungen für eine Beobachtermission liegen auf der Hand. Die Teilnehmer müssen unabhängig sein. Sie müssen die Freiheit haben, an die Plätze zu gehen und mit den Menschen zu sprechen, die sie für wichtig erachten. Sie müssen Sicherheitsgarantien haben und notwendig ist natürlich auch, dass beide Parteien bereit sind zur Zusammenarbeit. Der israelische UNO-Botschafter Levy ließ in seiner Rede vor der UNO-Menschenrechtskommission offen, ob sein Land Robinsons Bedingungen erfüllen würde. Westliche Diplomaten in Genf zweifeln beispielsweise an einer israelischen Erlaubnis für ein Gespräch der Hochkommissarin mit Palästinenser Präsident Arafat, nachdem gestern schon die EU-Delegation unverrichteter Dinge aus Israel wieder abreisen musste. Botschafter Levy beteuerte vor der Kommission, dass Israel nicht das Volk der Palästinenser bekämpfe, sondern lediglich die Terroristen, ihre Ziehväter und Hintermänner, die inzwischen mit immer weiter steigender Tendenz Hunderte von israelischen Bürgern auf dem Gewissen hätten. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz beklagte unterdessen am Nachmittag wachsende ernste Versorgungsprobleme in den Krankenhäusern von Ramallah und Bethlehem. Das IKRK protestierte außerdem gegen die, wie es wörtlich hieß, absichtliche Zerstörung von Ambulanzfahrzeugen in den palästinensischen Gebieten. So viel zum Thema Nahost. Verhandlungen endgültig gescheitert. Kirch wird Freitag beim Münchner Amtsgericht Insolvenzantrag einreichen. Insolvenz wird definitiv nicht am Freitag beantragt, so einige Schlagzeilen des heutigen Tages unter Berufung auf Beteiligte bis hinein in die bayerische Staatsregierung. Der dürfte einen Gang des Medienkonzerns zum Konkursrichter aus vielerlei Gründen gar nicht ins Konzept passen. Gelder der Bayerischen Landesbank, die politischen Verantwortlichkeiten und der Imageverlust für den Ministerpräsidenten und seinen Anspruch auf wirtschaftliche Kompetenz als Kanzlerkandidat. Aber für heute darf aufgeatmet werden. Anne Wilsdorf aus München. Die Zitterpartie geht weiter. Vor Montag kann das Münchner Amtsgericht den möglichen Insolvenzantrag der Kirchgruppe nicht mehr entgegennehmen. Obwohl der Gang zum Konkursrichter für Anfang der Woche allgemein erwartet wird, haben Gläubiger, Banken und Gesellschafter noch mindestens über das Wochenende Zeit, nach einer rettenden Lösung für die mit rund 7 Milliarden Euro verschuldete Kirchgruppe zu suchen. Die Banken wollen daran jedoch nicht mehr so recht glauben. Schließlich hätten sich die möglichen neuen Konzernherren Murdoch und Berlusconi die ganze Woche geweigert, für einen rettenden Zwischenkredit ausreichend Geld zuzuschießen. Dabei waren die Bankenvertreter gestern eigens nach Los Angeles geflogen, um dort mit dem australo-amerikanischen Medienunternehmer Rupert Murdoch zu verhandeln. Die Gespräche blieben genauso ohne Ergebnis wie die Verhandlungen mit den Hollywood-Studios, bei denen die Kirchgruppe für mehrere 100 Millionen Euro Kinofilmrechte erworben hat. Columbia, Disney und Co. waren nicht zu Preisnachlässen bereit. Ohne positive Signale aus Kalifornien wurden die Verhandlungen heute deshalb mit wenig Optimismus fortgeführt. Manche Quellen sagen, sie seien beendet, andere, es gehe weiter, und die Financial Times will erfahren haben, dass es bereits jetzt nur noch um eine Auffanggesellschaft gehe, die nach dem Konkurs Anfang nächster Woche Kirchs Geschäfte übernehmen soll. Während sich die Beteiligten gegenseitig die Schuld für die ergebnislosen Gespräche zuschieben wollen, bisher weder die Banken, Berlusconi noch Murdoch das endgültige Scheitern verkünden. Aber erst dann würde die Kirchgruppe tatsächlich Insolvenz beantragen, heißt es schon seit mehreren Tagen aus Firmenkreisen. Die 10.000 Mitarbeiter bei den rund 60 Kirchunternehmen können also noch hoffen, genauso wie der Vorsitzende der CSU-Medienkommission Markus Söder. Aber selbst wenn eine Insolvenz kommt, Insolvenzen bieten ja neuerdings auch viele Möglichkeiten, sozusagen die gesunden Teile des Konzerns zu retten und neue Strukturen zu machen. Also ich meine ProSieben, Sat.1, Kabel.1, auch die Rechte, Formel 1, Bundesliga, das sind natürlich Pfunde, mit denen man schon wuchern kann und an die auch alle Interesse haben, unter anderem ja auch Murdoch und Berlusconi. Also ich bin noch relativ optimistisch. Genauso wie bei Banken und Kirchgruppe stellt man sich nun also auch bei der Bayerischen Regierungspartei auf den Insolvenzantrag ein und stellt wie vor 3 Tagen bei der Dornier-Pleite die Chancen heraus. So werde es bei den Filetstücken der Kirchgruppe, dem Sport- und Filmrechtehandel und den Sendern ProSieben, Sat.1 und Kabel.1 sicher weitergehen. Dass die halbstaatliche Bayerische Landesbank als größter Schuldner ihre rund 2 Milliarden Euro für Kirchunternehmen und die Formel 1 dabei abschreiben muss, glaubt Söder deshalb nicht. Der Großteil, und davon gehen wir aus und hoffen wir es auch, der Großteil kann da schon gerettet werden. Dass da alle Abstriche machen müssen, ist wohl klar, aber dass es zu einer Totalpleite kommt, davon gehe ich nicht aus. Während man sich in der CSU also selbst Mut zuspricht, Finanzminister Faltelhauser und Wirtschaftsminister Wieshäus sicher an den Verhandlungen teilhaben und Unionskanzlerkandidat Edmund Stoiber zur Kirchkrise rein gar nichts sagt, drohen die bayerischen Oppositionsparteien SPD und Grüne für den Fall der Kirchinsolvenz mit einer Regierungskrise und einem Untersuchungsausschuss. Schließlich wäre die übermäßige Expansion des Kirchkonzerns ohne die standortpolitischen Kredite der Bayerischen Landesbank gar nicht möglich gewesen. Auch der Bundestag wird sich auf Antrag der Grünen mit der Kirchkrise beschäftigen. So soll etwa das Bundeskartellamt zu Kirch Stellung nehmen und das Bundesaufsichtsamt für Kreditwesen seine Prüfungen der Bankenkredite an Kirch offenlegen. Denn in Finanzkreisen heißt es, die Privatbanken hätten ihre Kredite wesentlich besser abgesichert als die öffentlichen DZ und Landesbank. So kann die Deutsche Bank für ihren Kredit auf den über 1 Milliarde Euro wertvollen 40%-Anteil Kirchs am Springer-Konzern zugreifen und die Dresdner Bank ließ sich für den 25%-Anteil am spanischen Privatsender Telecinco eintragen. Soweit der Bericht aus München. Es darf also weiter gerätselt werden, wie es weitergeht mit dem Medienkonzern von Leo Kirch, Insolvenz- und Auffanggesellschaft etwa, und damit auch darüber, ob die Vereine im bezahlten Fußball auf Bürgschaften angewiesen sind, wenn die nächste Rate für die Übertragungsrechte im Fernsehen im Mai ausbleibt und wer sie dann gegebenenfalls stellt. Die Achse aus dem Bundeskanzleramt in die Staatskanzlei zu Düsseldorf geriet jedenfalls gestern nach Bekanntwerden entsprechender Pläne unter heftigen Beschuss. Auch wenn Schlagzeilen wie Steuergelder für Fußballmillionäre nicht ganz von Polemik erscheinen. Wie sich die Diskussion nun weiterentwickelt hat, schildert Volker Fintermann. Gestern noch mutig und entschlossen rudert die Bundesregierung heute schon wieder ein wenig zurück bei der Frage, ob der Bund mit einer Kreditbürgschaft den Bundesligavereinen unter die Arme greifen soll, wenn der Kirchkonzern zahlungsunfähig werden sollte. Auslöser mag der bayerische Ministerpräsident und Kanzlerkandidat der Union Edmund Stoiber gewesen sein. Der hatte gegenüber einer großen Boulevardzeitung erklärt, es sei doch erstaunlich, dass man den 4 Millionen Arbeitslosen eine Politik der ruhigen Hand anbiete, aber für den Profifußball die Bundesschatzkiste öffne. Das Angebot der Bundesregierung werde wohl als Rohrkrepierer enden. Stoiber habe zudem Hinweise, dass die nächste Kirchrate im Mai an die Bundesliga fließen werde. Bundeskanzler Gerhard Schröder, der persönlich Wirtschaftsstaatssekretär Alfred Tacke beauftragt hatte, Hilfsmöglichkeiten zu prüfen, ließ heute über Regierungssprecher Uwe Carsten Haye mitteilen. Erstens, es ist nun wirklich absurd zu glauben, dass die Bundesregierung die Gehälter von Fußballmillionären absichern wollen. Die Besorgnis des Kanzlers galt allein den Folgen einer denkbaren Kirchpleite für die kleineren Vereine, vor allen Dingen die Zweitligavereine. Und hier steht dann mehr auf dem Spiel als die Fußball-Bundesliga. Die großen Vereine wären gewiss selber in der Lage, ihre Probleme zu lösen. Sollten die Einnahmen aus den TV-Rechten künftig nicht mehr so einträglich sein wie bisher, dann müssten die Vereine eine Bestandsaufnahme machen und ihre Kosten drosseln, um den neuen Verhältnissen gerecht zu werden. Wenn Edmund Stoiber mit seinen guten Kontakten zur Kirch sich sicher sei, dass der Medienunternehmer die nächste Tranche von 100 Millionen Euro noch zahlen werde, sei auch die Bundesregierung beruhigt. Insoweit verstehe ich, dass er keinerlei Bürgschaftspläne hat und auch für die Bundesregierung ergibt sich daraus eben die Tatsache, dass Handlungsbedarf nicht angesagt ist. Im Deutschlandradio Berlin suchte Bundeswirtschaftsminister Werner Müller, die Sache ins rechte Licht zu rücken. Die Ansprüche der Profifußballer würde die Bundesregierung niemals mit Steuergeldern finanzieren. Grundsätzlich aber müsse man sich in drohenden Insolvenzfällen vorher schon Gedanken machen, wie man einer angeschlagenen Branche zur Seite stehen könne. Das gelte auch für den Fußball. Immerhin hat die Diskussion dann ja ergeben, dass etliche Bundesliga-Obere gesagt haben, die Liga kann das alleine lösen. Und wenn dann trotzdem ein Überbrückungskredit notwendig ist und dann, ob noch ein Stück davon verbürgt wird oder nicht, wird man sich der Sache nicht verschließen. Es geht ja nicht um Bayern München. Es geht beispielsweise um die 18 Vereine der zweiten Bundesliga. Wenn die von einem Tag zum anderen den Spielbetrieb einstellen müssten, dann würde mit Sicherheit in den großen Zeitungen stehen, wieso hat die Politik dieses Problem nicht vorher erkannt. Hier haben wir eben mal vorher gedacht. Auch in der Liga selbst sucht man derzeit nach Auswegen. Bayerns Vorstandsmitglied Uli Hoeneß will im Fall des Falles ARD und ZDF heranziehen. Beide gebührenfinanzierten Sender hätten die Pflicht, dem Fußballfan die Bundesliga zu erhalten. Der Präsident von Borussia Dortmund, Gerd Niebaum, sieht dagegen den Bund in der Pflicht. Der Fußball schaffe so viele Arbeitsplätze, nehme eine gesellschaftspolitische Aufgabe wahr und spüle erhebliche Steuergelder in Eichels Kasse. Da sei es vertretbar, wenn der Staat dem Profifußball helfe, eine unverschuldete Schieflage zu überwinden. Das sieht eine breite Mehrheit der Bundesbürger jedoch anders. Mehr als 98% von 15.000 Teilnehmern einer TED-Umfrage des ZDF beantworteten die Frage, sind sie für Staatsbürgschaften für die Fußball-Bundesliga, mit Nein.